Über die Antwort eines Sprechers des Außenministeriums der TVRK vom 15. Juni im Zusammenhang damit, dass die USA den Plan für die präzise Luftangriffsoperation gegen die TVRK erarbeitet haben, berichteten der venezolanische Fernsehsender Telesur am 17. Juni und die uruguayische Zeitung La Juventud und die Internet-Homepages des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands und des Nationalen Schutzideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo am 16. und 17. Juni.